Kundgabennummer 6106 vom 12.11.1954. Baldiges Ende. Erfüllung der Voraussagen. Lasset euch nicht beirren und glaubet meinen Worten, die euch das nahe Ende ankünden. Tag und Stunde ist euch nicht gesagt, weil es nicht gut ist für euch, so ihr darum wüsstet. Doch keiner von euch stellt sich den Tag des Endes so nahe vor, wie der Tag festgesetzt ist seit Ewigkeit. Jeder von euch hat seine Augen noch so weit auf die Welt gerichtet, dass er es nicht für möglich hält, dass dieser ein so schnelles Ende gesetzt sein soll. Denn jeder von euch denkt noch reichlich irdisch, selbst wenn er zu den meinen gehört und geistig strebt. Denn ihr steht mitten in der Welt und müsst noch euren Platz ausfüllen. Und darum sind auch eure Gedanken oft weit von dem entfernt, was ich euch angekündigt habe, stets und ständig. Immer wieder wird es euch gesagt, dass plötzlich und unerwartet das Ende kommen wird. Und ihr Menschen werdet keine Zeit bestimmen, denn ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Aber spottet nicht dessen, was vor euch liegt, weil ihr nicht glaubet, auf dass ihr es nicht dereinst zu bereuen brauchet. Immer wieder erwecke ich Seher und Propheten, um durch diese euch zu warnen und zu mahnen, auf dass ihr euch vorbereitet auf das Unvermeidliche. Und dennoch lasse ich euch nicht Tag und Stunde wissen, um euch nicht zu verwirren, um euch nicht unfrei zu machen in eurem Wollen und Handeln. Und selbst wenn der Tag herangekommen ist, werden die Menschen überrascht sein, weil nichts Ungewöhnliches zuvor geschieht und die Weltmenschen mehr denn je ihrem Vergnügen nachgehen und das Leben genießen. Nur einige wenige sehen hell, aber deren Ermahnungen werden verlacht, bis ich eingreife und mein Wort sich erfüllet. Darum, nehmet alles als reine Wahrheit an, was durch die Stimme des Geistes euch vermittelt wurde. Erwartet sehr bald das Ende, denn es ist die Zeit erfüllt. Es ist die Zeit der Ernte gekommen. Amen.